weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Unser heutiges Gespräch dreht sich um den einen der drei Fördervereine, die North Suncoast Associates, und zwar fördern sie das Florida Orchester in West Florida. Und da kommt erheblich viel an Mitteln zusammen, denn sie werden privat gesammelt von passionierten Gängern des Orchesters, also Unterstützern und vor allem vielen, vielen Menschen, die zusammenkommen und auch gesellig zusammenkommen pro Monat und das Orchester sehr hautnah kennenlernen durch die einzelnen Spieler, die zu den Meetings kommen, einzelne der Orchestermusiker und natürlich auch der Administration und die Maestros. Und im Jahre 2023, kann ich Ihnen sagen, gibt es den Bravura Brunch. Das ist jedes Jahr der größte Fundraiser, sagt man im Englischen. Also dort werden die Fördermittel eingebracht, und zwar durch Auktionen, durch Vergaben von schönen Preisen, durch Silent Auction. Das heißt, da können Sie einzeln bieten und das am Ende Höchste wird dann natürlich derjenige sein, oder wer das Höchste gegeben hat, der bekommt dann auch den Preis. Und das kann schöner Wein sein, das kann eine Reise sein, alles Mögliche, besonders Restaurantabende und vielleicht auch ein Abend mit einer der Maestros. Und dieses Jahr gibt es ein Programm mit der Hauptdarstellerin. Einer der Hauptdarsteller des Programms ist dann Chelsea Gallo, Assistant Conductor, eine sehr dynamische junge Dirigentin, die dem Orchester sehr vieles an jungen Programmen bietet, an sehr schwungvollen und vor allem auch den Nachmittagsprogrammen. Da habe ich sie schon einige Male erlebt. Unser heutiges Gespräch dreht sich also um diesen Förderverein und diesen Bravura Brunch, der mit Musikdarbietungen und Auftritten der, wie gesagt, der einzelnen Maestros, in diesem Falle Chelsea Gallo im Jahre 2023, wieder mit den Fördermitteln für das Orchester zusammenkommt. Und natürlich, wir hoffen, dass Sie auch vielleicht mit dabei sind. Es ist um 11 Uhr am 4. März 2023 und es gibt noch Karten. Sie können sich an den North Suncoast Associates wenden, und zwar unter tfonsa.org. Es sind noch Plätze frei. Das Ergebnis wird vom ganzen Jahr her natürlich am Ende der Saison in einem großen Scheck übergeben. Und das sind 5- bis 6-stellige Zahlen. Also das ist schon recht beeindruckend. Monatliche Treffen, wie gesagt, des Fördervereins stellen einzelne Musiker vor. Und da habe ich also sehr schöne Blasinstrumentvorführungen schon erlebt. Und man findet also zum Beispiel auch die Mitglieder des Fördervereins bei den Konzerten regelmäßig im Foyer vor. Sie können Auskunft erhalten, sie können Mitglied des Fördervereins werden und sie können damit mit sehr viel Gleichgesinnten dieses Florida Orchester zum Beispiel unterstützen. Das North Suncoast Associates, diese Gruppe befindet sich in der Ruth Eckert Hall, wenn Sie danach suchen. Und es gibt, wie gesagt, einen Förderverein in Tampa und das ist im Strass Center. Und es gibt einen weiteren Förderverein in St. Petersburg. Alles sehr, sehr nette und dem Orchester sehr gewogene Menschen und man kann sich sehr schön mit ihnen über klassische Musik unterhalten. Und das ist doch die Hauptsache. Man hat etwas gemeinsam. Und ich möchte Ihnen die Vizepräsidentin vorstellen, Gisela Benny. Ich habe mit ihr bereits 2018 gesprochen, aber da hat sich nicht viel geändert. Sie ist inzwischen aufgestiegen zur Vizepräsidentin mit mehr Verantwortung und viel weniger Zeit. Aber sie ist auch immer wieder da für Sie und vielleicht lernen Sie sie kennen, Gisela. Und sie freut sich immer, mit anderen Deutschen zu sprechen. Und so können Sie uns, ich gehöre auch diesem Verein an, muss ich dazu sagen, auch immer mal wieder antreffen an den einzelnen Konzerten, an den Informationstischen und natürlich beim Bravura Brunch, der jetzt auf uns zukommt. So, und jetzt möchte ich Ihnen das Gespräch mit Gisela Benny bringen und wie gesagt, unsere Vizepräsidentin im Moment, sie wird nicht Präsidentin, hat sie gesagt, aber man weiß sowas ja nie. Also jedenfalls ist sie immer sehr hoch im Einsatz und wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen dieses Gespräch bringen können auf Deutsch. Ihre Susanne Nielsen, die sich jetzt mit Gisela Benny unterhält. Viel Spaß dabei. Wir sitzen mal wieder im Kulturspiegel und ich sitze mit einer deutschsprachigen Dame in Florida, was sehr schön ist. Und ich bin Susanne Nielsen und darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zum Kulturspiegel. Und Gisela Benny, wir haben uns kennengelernt über das Florida Orchester. Und dürfen wir du sagen? Oder? Ja, natürlich. Und wir haben uns kennengelernt in einer Organisation, die das Florida Orchester unterstützt. Und das ist eigentlich ganz toll, weil in den USA ist ja die Musik und auch die Kulturszene privat gesponsert. Und das heißt, man muss Geld sammeln für alle Institutionen und zwar mehr als der Hauptteil ist gesammeltes Geld. Der Hauptteil ist gesponsert von Firmen, aber auch von einzelnen Personen. Mhm. Und wie bist du denn da in diese Gelder reingeraten? Das ich zog vor 10 Jahren hier nach Florida von Virginia. Also wir sind jetzt 2018, im Jahr 2018. Richtig. Und es war vor Weihnachten und ich war bei einer Kundin zu Besuch in einem... Und du betreust Ich betreue, Menschen, ja, aber nur in einer gewissen Weise, nur mit Papierkram also und sowas. Und ich habe sie besucht und in einem sehr feudalen Heim und kam da zufällig an einer Halle vorbei. Und da war eine Party im Gange und ich hörte, das war die Florida Orchestra Gilde, oder wie heißt das in Deutsch? Und die haben mich sofort eingeladen, ich soll mich doch dazusetzen. Und dann saß ich an einem kleinen Tisch für zwei und in 0,0 nichts kam eine Dame zu mir und setzte sich zu mir. Ach, wer sind Sie denn? Ach, möchten Sie nicht beitreten? Ja, das geht schnell in Amerika. Genau, und dann kommt noch eine zweite Dame und die bekniet mich von der anderen Seite. Mhm. Und so also bin ich an dem gleichen Abend beigetreten, denn ich hatte mich schon einigen Organisationen angeschlossen hier in Safety Harbor, kulturell und künstlerisch. Und aber das richtige Kulturelle hatte ich noch nicht und da habe ich gedacht, das füllt jetzt diese Lücke. Und das ist auch ein bisschen was, also vom Deutschen, also klassische Musik und solche Sachen. Also das findet man nicht in vielen Kunstorganisationen. Nein. Da sind also Sonntagsmaler und Leute, die gerne auch Party machen. Aber wir haben das große Glück, dass wir das wirklich fantastische Florida Orchestra hier haben. In der ganzen Tampa Bucht. Richtig. In Florida, genau. Und ich war schon zu einigen Konzerten gegangen, aber jetzt da indirekt dazu zu gehören, das hat mir schon gefallen. Ja, und man sitzt dann an Tischen und bewirbt auch das Orchester und auch die Gilde, nicht? Wenn man jetzt bei Orchester bei den einzelnen Konzerten da ist, da bist du öfters mal an so einem Informationstisch. An einem ein oder zweimal im Monat volontiere ich oder heißt das wohl freiwillig? Ehrenamtlich. Und dann beantwortet man nur Fragen und alle möglichen Sachen und man lernt aber viele Leute kennen, so vom Sehen wenigstens. Und da kommen auch einige Deutsche vorbei. Oh, viele. Gerade Sonntag sagte jemand, guten Tag Gisela, wer bist du denn jetzt? Und das war ein Herr, den ich vor ein paar Monaten kennengelernt hatte, der mich erkannt hat und das ist nett. Nein, man man kennt sehr viele, man lernt sehr viele Leute kennen dadurch. Ja. Und jetzt musst du sagen, also dadurch, dass das Deutsche immer mal einem nicht einfällt, du bist schon länger in Amerika. 52 Jahre. Wow, ja. Schon lange. Ja. Und wo warst du in Deutschland? In Deutschland habe ich in Hamburg, überwiegend in Hamburg gelebt. Okay. Wir sind aus Schlesien, Vertriebene. Und wo ist Schlesien? Schweidnitz. Aha, okay. Und haben erst einige Jahre in der Hamburger Gegend, in der Pferdener Gegend gewohnt, auf dem Lande. Mhm. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen und von dort aus habe ich dann geheiratet und bin seitdem in den USA. Mhm. Also auch ein Amerikaner dann geheiratet? Also ja. Oder ging es mit einem Amerikaner hierüber dann? Ja, genau. Mhm, genau. Das ist ein einfacher Weg, also nicht sagen wir es einfacher. Ich habe überhaupt nicht hierher kommen wollen überhaupt. Das war nicht so geplant. Aber so war Florida der erste Anlass? Nein. Wir haben, mein Mann war in einer Militärfortbildungsgeschichte. Also und wir waren nur 5 oder 6 Monate da. Und dann Kalifornien war Language, Sprachkurse für Vietnam, ja, Monterey. Und das war herrlich. Ja. Da war man nahe an San Francisco und Carmel by the Sea und all diesen schönen Stellen. Und das war sehr, sehr schön. Das ja. hat mein Mann auch gemacht. Nur dann ist er nach Vietnam gegangen. Naja, klar. Ja, dann, ja. Je nachdem, wo man die Sprache auch braucht. Ja, natürlich. Das wird ja auch, das ist eine Diplomatenschule und auch eine Militärschule für Sprachen genau. speziell. Und das sind Intensivkurse. Meinem Mann fehlte nach 5 Minuten also alles. Als er in Deutschland ankam, aber die Grammatik, sagt er, war sehr gut, dann muss man das Vokabular dazu lernen. Mhm. Und das ist interessant als Ort, weil es ja also bildschön ist, dieses Monterey. Yes, ja, das stimmt. Und Florida hat aber auch seine Schönheiten. Und ja, meine 2 Töchter sind vor 20, 25 Jahren nach Florida gezogen und dann eines Tages habe ich, als sie dann die eine Enkelkinder bekam, also Kinder bekam, habe ich gedacht, jetzt gehe ich da auch hin. Ich will meine Enkelkinder aufwachsen sehen. Aha, und die sind jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja, die sind jetzt 13 und 15. Schön. Und ich sehe sie sehr oft, ja. Halbe Stunde von hier. Ja. Na wunderbar. Ja. Dann hat man ja doch einen Anschluss an Familie, der so wirklich international ist. Ja. Aber in meinem kleinen Ort hier, Safety Harbor, habe ich sofort Anschluss gefunden, weil die Menschen da sind ganz offen und freundlich und meistens nicht von da. Doch, die meisten sind von da. Nee, nicht ursprünglich. Ja. Aber aus Amerika mehr oder absolut, weniger. Aber ja, aber meine, von anderen. Man redet nach Florida und genau. man sagt oft, dass die Deutschen, also in Florida, nicht die Deutschen, sondern überhaupt die Leute in Florida sind ja. meistens aus Cincinnati oder irgendwo. Oh, aus ja, das stimmt zwar. Ja, und das freut stimmt. sich des Lebens, weil Florida so schön ist, zum Lebensabend hin. Das ist natürlich eine relativ alte Gemeinde. Also nö, gar nicht. Unser Ort überhaupt nicht. Und ich denke auch nicht an meinen Lebensabend, noch nicht. Ich bin alt genug dazu, aber ich denke da überhaupt nicht dran. Wir haben das, wie ist es mit der Orchestergilde? Wie geht es damit? Ja, das sind zwar ältere Leute, überwiegend, nicht nur, aber überwiegend, weil die einmal mehr Zeit haben, mehr Geld haben und sich auch an der klassischen Musik mehr interessieren. Mhm. Und kommen oft aus dem Norden, denke ich manchmal. Man hatte die Möglichkeiten der Klassik schon in New York oder so. Also es kommen auch sehr viele, die nach Florida ziehen und denen das fehlt, also dieses Überangebot, ja. was man in der Großstadt hatte. Ja, ich habe in der Nähe von Washington gewohnt und da war riesiges Angebot. Genau. Aber wenn man irgendwo in einem Cuff in Ohio oder irgendwo wohnt, dann kann es schon sein, dass einem sehr fehlt. Ja. Und in Florida, wie gesagt, das ist also auch in den letzten Jahren, also sagen wir, letzten 20, 30 Jahren, hat sich das nach und nach aufgebaut. Mhm. Oper und Orchester. Das Florida-Orchester ist jetzt 50 Jahre ja. alt. Aber erstaunlicherweise ist die Zuschauer, Zuhörer, die sind im Großen und Ganzen jünger geworden. Ja. Und das ist darauf zurückzuführen, dass der neue Direktor sich sehr bemüht hat durch Sonderangebote, billigere Karten. Das war ein Risiko, aber das hat sich bezahlt gemacht, denn wir haben viel mehr Besucher oder Zuhörer, die kommen, weil die Karten eben doch günstiger sind. Und so, das war eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung, eine gute Entscheidung. Ja. Und der Maestro kommt aus England und da gibt es auch sehr viele Familienprogramme in England. Und auch, dass er in Krankenhäuser geht, in Altersheimen. Überall in der Gemeinde, in den verschiedenen Gemeinden haben die dolle Vorführungen. Ist wirklich erstaunlich. Ja, erstaunlich. Und haben also sehr viele auch die Kinder unter 18 können umsonst in die Master-Serie, genau. Also die Klassik-Serie, nicht in die Pop-Serie. Genau. Und da nehmen auch Eltern ihre Kinder mit, weil sie sonst für 5 Kinder wahrscheinlich solche Karten auch gar nicht kaufen. Ich habe auch schon öfter meine beiden Enkelkinder eingeladen, die sind auch an klassische Musik gewöhnt. Schön. Und das ist bisher die einzige Möglichkeit, wo das herkam, außer zu Hause, aber die hören mehr Pop. Ja, natürlich. Aber ich meine, man muss herangeführt werden an solche Musik. Also es ist etwas, was ein Erwachsener einem Kind eigentlich zeigen kann und sollte als Möglichkeit, als Auswahl. Nicht, dass man das den ganzen Tag machen muss. Aber also ich weiß, wenn man damit schon als Kind zusammenfindet mit der Klassik, dann findet man auch eher als Erwachsener da wieder hin. Mhm. Und es gilt zum Teil auch als sehr schick inzwischen, seine Freundin dann zu einem Klassikkonzert auszuführen. Und ich sehe dann auch sehr, nicht aufgetakelte, aber sehr, sehr junge Frauen in Abendkleidern. Ja. Das ist schön. Für die ist das eine große, große Angelegenheit. Also ich habe vorgestern da gearbeitet an dem Informationstisch und habe zu meinem Kollegen gesagt, so viele junge Leute sind hier heute und es waren also Teenagers tatsächlich und ganz junge Leute und die waren, manche waren sehr, sehr schön fein angezogen. Und das war auch ein ganz witziges Konzert. Ja, richtig. Also das waren auch moderne Stücke. Es war ein Violinist aus Brainton, glaube ich. Der hier zufällig wohnt, Der hier zufällig wohnt und der dieses Stück auch uraufgeführt hat 2014. Und es war also speziell auch für ihn geschrieben, sozusagen, oder er hat es geschrieben, Nee, er hat es nicht. Ach nee, das war das andere. Gespielt. Das andere war das, was der andere war da, der Komponist, wurde vorgestellt auf der Bühne. Der junge Violinist, das war also jemand, der wirklich Weltklasse ist und der zufällig in der Nähe wohnt. Richtig. Aber das ist schon toll, wenn man auf diese Menschen zurückgreifen kann, die also von hier aus die Welt bereisen und auch bespielen. Ich finde das so schön, wenn sie ein berühmtes, beliebtes, bekanntes, großes Werk spielen und das auch annoncieren, dann schmuggeln sie so ein paar neue, moderne Komponisten rein. Das finde ich toll, denn nur so lernt man sie kennen. Man würde ja nicht dahin gehen, wenn man die nicht kennt. Ja, und es wurde dieses ganze 50er Jubiläumsjahr lang wurden also Fanfaren auch in Kommission gegeben. Das heißt, man hat also auch Komponisten herausgefordert. Richtig. Und hat gesagt, bitte schreibe uns ein kurzes Stück, eine Fanfare. Und da sind ganz interessante Florida-Stücke sehr interessant, zustande gekommen. Ja. Und dazwischen, wie gesagt, auch unbekannte Stücke. Und es sind immer so 2-3 kleinere Stücke und dann eine Symphonie. Mhm. Oder vor kurzem war auch ein Requiem von Verdi. Mhm. Das war natürlich der ganze Abend. Also das so ein Stück, das nimmt den ganzen Abend ein. Mhm. Und das Florida Orchester arbeitet zusammen mit dem Master Choral. Oh, also die sind wunderbar. Ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr viele Orchester erlebt und kennengelernt und dieses ist wirklich ausgezeichnet. Und nur da aus dem Grunde bin ich dabei, denn ich meine, wenn es ein Oberschulchor oder Orchester ist, dann kann man das verstehen, dass die Fehler machen, aber in einem großen Orchester, nein, da werden keine gemacht, das ist ganz toll. Ich kenne auch einige der Musiker, weil wir ja auch hier Musiker einladen zu unserem den einzelnen Gilde treffen. Genau. Und die erzählen uns dann über sich selbst, über ihren Werdegang und über ihr Instrument. Mhm. Und das ist immer sehr interessant. Und dann sitzt man im Konzertsaal und dann sagt man, oh, den kenne ich und die habe ich schon gehört. Ja, also, oder die hat gerade ein Kind bekommen. Ja, oder ich habe neulich eine getroffen, die zweite Violine und das Kind ist schon 3 Jahre alt. Ich weiß. Ich kann mich noch erinnern, wie sie da saß und bis zum letzten Moment noch spielte. Genau. Und das ist wirklich eine Familiengeschichte, die dann also das Publikum miterlebt. Oh ja. Ja. Und das Publikum kann man auch ein bisschen formen, glaube ich. Also das ist auch interessant, dass ein Publikum auch herangezogen werden kann. Das heißt, Menschen, die sich vielleicht nicht so reingewagt haben in die Klassik, die also mit der Pop-Serie sagen, wunderbar, das ist also, weiß ich, die Platters spielen jetzt, die neuen Platters spielen also mit dem Orchester oder es ist ein Beatles-Revival oder es ist Star-Wars-Musik, wie sie jetzt angekündigt wird fürs nächste. Aber diese Leute kommen dann vielleicht auch auf die Idee, dass dieses Orchester noch anderes spielt. Oh ja. Und dann ist der Übergang nicht so schwer, wenn man schon im Publikum ist. Und da haben die große Fortschritte gemacht in den letzten 2 oder 3 Jahren. Ja, das, ich meine, das war auch schon vor 20 Jahren, dass man das versucht hat. Mhm. Aber es ist einfach wirklich über diese jungen Leute auf jeden Fall eine Riesenbrücke gebaut worden, dass die Eltern sagen, Mensch, wenn das umsonst ist für meine Kinder, dann gehe ich da doch mal hin. Mhm. Oder zumindest hat jemand anders gesagt, komm doch mal mit oder so. Das ist sehr schön. Mhm. Was immer deine Anhänger mögen. Was wir hier besprechen mit dem Orchester, ist eigentlich eine weiterführende Geschichte, Gisela. Und wir sitzen hier mit Gisela Benny, wer sich so zwischendurch ein bisschen vorgespult hat, das kann man ja bei unserer Sendung sehr schön. Ich bin Susanne Nielsen und ich freue mich immer, wenn ich Menschen, die Kultur lieben und treffe und auch Menschen, die sie machen. Und wir haben jetzt gerade uns darüber unterhalten, dass ja auch Musiker eigentlich relativ unnahbar sind, wenn man sie nur so von ferne im Orchester sieht. Und wenn man sie dann als Menschen kennenlernt, dann interessieren die sich, wie man Bier braut und weiß der Kuckuck was alles. Also das sind ganz andere Dinge, die man gar nicht erwartet meistens. Also das finde ich auch ganz toll. Hat jemand von einem Hobby erzählt oder so von den Musikern, das überhaupt nichts mit dem Orchester oder mit der Musik zu tun hat? Da fällt mir jetzt gerade niemand ein. Aber was mich wundert manchmal ist, wie jung diese Leute sind. Ja. Die sind in sehr hoher Stellung im Orchester. Die sind Leiter dieser Abteilung oder so. Richtig. Und die sehen, natürlich bin ich jetzt älter, deswegen sehen die vielleicht alle so jung aus, aber, aber die sind jung, die haben ein paar Jahre Erfahrung, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen haben und die sind so fantastisch. Ja. Und die sind auch aufgeschlossen und wollen gerne uns mitteilen, was sie berührt und bewegt und weshalb sie dieses Instrument spielen und so weiter. Das ist schon toll. Ja, und ab und zu erlebe ich sie auch am Telefon, wo sie dann den Auftrag bekommen, also die Zuhörer ein bisschen anzurufen und zu fragen, ob man nicht das Orchester auch ein bisschen unterstützt. Aha. Und dann kann ich sagen, ach, Sie sitzen da rechts immer und dann gibt es auch dieses Gespräch am Telefon. Es ist jetzt inzwischen seltener geworden, also da muss man dann in den Gilden sein und bei diesen einzelnen Treffen pro Monat. Aber es gibt ja auch unheimliche tolle Zusammenarbeit mit jetzt vor kurzem auch mit kubanischen Orchestern. Oh, das war so toll. Wir haben denen Instrumente mitgebracht, denn die haben ja wenige. Ja, eine Gruppe von diesem Orchester ist mit Instrumenten hingefahren und dann haben sie die Kuba. Richtig Warst nach du mit Kuba. Dabei? Nein. Okay. Aber dann haben sie, ich wäre gerne dabei. Ja. Aber dann sind die Kubaner hierher gekommen und haben hier vorgeführt, mehrere Vorstellungen gehabt und das war ganz toll. Ja, also ich war schon in Havanna vor kurzem, aber vor 2 Jahren und würde auch wieder hinfahren. Ja. Der Musik wegen überwiegend. Ja, und das ist natürlich die Musik überhaupt, visuelle Kunst auch, ist etwas Internationales, wo man keine Worte braucht, weil wenn man spielt, das hat auch der deutsche Regisseur Wim Wenders schon vor vielen Jahren erlebt, indem er den Buena Vista Social Club besucht Deswegen bin ich nach Kuba gefahren, weil ich die hören wollte. Und gibt's, also die sind ja 102, aber also das sind ja zum Teil sehr uralt. Die haben eine deutsche Film hat die aufgesucht in Kuba und hat die mobilisiert. Ja, das war ja der Wim Wenders als Regisseur. Richtig. Der hat diesen das Film gedreht. Stimmt. Okay, Buena Vista Social Richtig. Club hieß der. Und den habe ich gesehen vor 20 Jahren, den Film. Und seitdem wollte ich nach Havanna. Und vor 2 Jahren hat es endlich geklappt. Und dann konnten wir die nicht finden. Die waren nämlich irgendwo auf Reisen. Und die sind nämlich auf Tournee. Genau, auf Tournee. Aber dann am Ende hat meine Gruppe, ich war mit einer Educational Group. Das kann um Bildung gehen, sind Bildungsreisen. Richtig, eine kleine Gruppe. Kulturreisen. Also man braucht heute immer noch ein Visum, ob Journalistenvisum. Aber nicht als Deutscher eigentlich. Als Deutscher nicht, aber es ist natürlich ein schöneres Reisen, wenn man Anlaufpunkte hat, die dann auch mit dem zusammenhängen, was man liebt. Und in diesem Falle habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben einer Gruppe angeschlossen, weil es eine ganz fremde Stadt war. Und es war eine amerikanische und eine deutsche Gruppe? Kanadische, glaube ich, aber trotzdem auch eine Niederlassung hier in Amerika. Auf jeden Fall, am letzten Tag haben wir ein Studio besucht, ein Recording-Studio, ein Aufnahmestudio. Und da war eine Gruppe, eine von Kubanern, die haben gespielt und einige davon waren aus dem Social Club. Und ich war so froh, dass ich habe da direkt, wir durften dabei sein, mussten nur ganz ruhig sein. Ja. Ich habe neben dem einen, den ich kenne von dem Film, habe ich gestanden und zugehört und da war ich doch so. Das war ja. Schön, ja. Und das sind natürlich manchmal Zufälle, also es war nicht so geplant, dass genau. Der gerade bei, aber ich glaube, die finden sich auch auf der Straße und machen Musik. Also das ist... Ja, überall, wo man, wenn man in der Gruppe irgendwo hingeht und isst oder... Ja. Dann finden sich immer Musiker ein, die spielen für einen, ist sagenhaft. Ja. Und die sind gut. Die sind nicht einfach nur so Straßenmusiker, sondern also wirklich gute Musiker. Sie haben auch eine klassische Ausbildung, das darf man nicht vergessen. Also in Kuba wird Kunst groß, wurde Kunst immer groß geschrieben, wie auch in der Sowjetunion. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Ländern des Sozialismus früher die Sportler und die Musiker sehr, sehr gefördert wurden. Okay. Also Kunst wurde immer gefördert. Und ich muss auch an Ostdeutschland denken, da wurden immer Gedichte aufgesagt. Habe ich keine Erfahrung. Nein, ich wollte nur sagen, also die Klassiker, ob das Goethe oder Schiller war, nun kamen die, waren in Weimar, also das ist auch Heimat. Mhm. Aber dass da jemand ein Gedicht aufsagt und so, kein Problem. Und im Westen haben wir immer versucht, irgendwas anderes zu machen, also immer etwas sehr Schräges. Mhm. Aber die Klassiker wurden da also nicht so, da war Heinrich Böll war bei uns das und auch bei der Musik, also Schönberg und solche Sachen. Mhm. Ja, das war dann, und John Cage, ich habe mal John Cage hat in Bonn gespielt, da habe ich eine Prüfung gemacht und im Hintergrund spielte John Cage auf dem Bonner Markt. Also herrlich. Das war, aber das war eine Zeit, wo ich sagen würde, da habe ich es noch nicht so toll gefunden, John Cage. Und heute sagt man, wow, der Mann hat einiges bewegt in der Musik, ja. Aber wie gesagt, wenn man in Amerika Musik hört, auch Oper sieht und hört, alles noch relativ klassisch angesagt. Und die Menschen wollen da nicht so viele Experimente. Mhm. Es fängt langsam an. Ich muss sagen, ich habe neulich eine Oper gesehen, da wurde auf die Wand projiziert. Mhm. Das ist relativ neu. Das wurde auch akzeptiert. Und dass es akzeptiert wird, das ist interessant. Mhm. Und wir sind jetzt 2018. Und vielleicht ist einfach die Zeit gekommen, wo man etwas mehr in diese Richtung will oder sich traut. Mhm. Und vielleicht auch im Zeitalter des Digitalen, dass ich auf YouTube alles sehen kann. Mhm. Und auch unsere Senioren sind mit dem Handy, also mit dem Cellphone, sehr ganz viel gewann, mit dem Smartphone. Yeah. Das können die sehr gut. Mhm. Der Computer ist irgendwie übersprungen worden, aber das Telefon... da kann man also ganze Filme sich angucken, kein Problem. Mhm. Steck das Ding in die Wand und du hast sowieso einen Telefonvertrag, der kostet nicht mehr oder nicht weniger, wenn man sich das anschaut. Und das hat viel beigetragen zum weltlicher werden, glaube ich, einfach, oder zum internationaler werden. Mhm. Und ich denke, das bleibt so. Ich hoffe, dass wir mit der Orchestergilde genauso Glück haben, dass da vielleicht auch jüngere Leute dann eintreten, die dann eben freiwillig arbeiten, aber nicht unbedingt das Geld jetzt haben, um jetzt die Sponsoren zu sein für solche Unternehmungen. Denn es gibt ja einmal im Jahr einen riesen... Aber man muss nicht viel Geld beisteuern, man muss oft, in meinem Fall, ich gebe mehr Zeit als Geld. Ja. Und das ist für mich auch schwierig manchmal, aber das mache ich gerne, denn das kann ich leichter als viel Geld zu geben. Das stimmt. Ja. Und man braucht beides. Man braucht, man braucht beides. Leute, die auch hier die Tische decken und für die Veranstaltung jeweils und auch mit anpacken. Und ich glaube, das ist auch was, so dieser Pioniergeist, das ist auch was sehr Amerikanisches. Das glaube ich auch, ja. Das vielleicht auch jetzt, in Deutschland hat man jetzt mit sehr vielen Flüchtlingen zu arbeiten und das ist auch, da wird die Freiwilligenarbeit wird also eher größer geschrieben und Leute setzen sich mehr ein als vorher. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie toll, weil ich es auf beiden Kontinenten dann sehe. Mhm. Man kann aber nicht sagen, das eine ist amerikanisch, das andere nicht, sondern es ist einfach so, dass, wie gesagt, jede Zeit ihre eigenen Dinge fordert. Ja. Und wenn du jetzt an Deutschland zurückdenkst, bist du schon mal wieder in Deutschland gewesen? Jedes Jahr fahre ich eigentlich, fast jedes Jahr. Ja. Und wo fährst du dann hin? Hamburg? Letztes Mal habe ich 4 verschiedene Freunde in Süddeutschland besucht, habe auch kein Auto gemietet, sondern alles mit der Bahn gemacht, mit Absicht. Und das war so schön, denn die konnte ich alle mit der Bahn erreichen. Und sonst fahre ich meistens nach Hamburg. Aber meine Eltern leben nicht mehr und darum wechsle ich ab. Zwischen. Also die waren in der Norddeutschen? Die waren in Hamburg. Mhm. Und früher bin ich, als die älter wurden, immer einmal im Jahr mindestens einmal hingefahren. Mhm. Und jetzt, mein Bruder ist ungefähr gleichaltrig wie ich. Jetzt brauche ich mich nicht mehr nur auf Hamburg zu konzentrieren, sondern kann auch meine anderen Freunde besuchen, die ich auch immer sonst besucht habe, aber diesmal hatte ich mehr Zeit. Ja. Und wo im Süden? Ja, Saarbrücken, Mainz, Stuttgart und Oberstaufen. Ach, schön. Das war eine schöne Fahrt. Das ist eine schöne Fahrt, ja. Aber also mit dem Zug herumfahren in Deutschland, ja, mache ich auch sehr herrlich. Gern. Also das kenne ich auch. Und das kann man auch verbinden. Man kann auch den einen Ort mit dem nächsten Ort verbinden. Unbedingt. Und die Landschaft ist wunderschön. Wenn man's machst du es im Sommer oder im Herbst? Ich versuche im Frühjahr, im späten Frühjahr. Ich möchte nämlich für die Spargelsaison da sein. Und die Matjes-Saison. Das ist jetzt fein. Ich weiß, ich vermisse das. Oder im Herbst, es ist auch sehr schön. Mhm. Früher musste ich immer im Winter fahren, weil alle meine Familien... Jubiläen und Geburtstage waren alle November, Dezember, Januar und darum bin ich fast nie früher im Sommer gefahren. Ja. Ja, richtig, ja, ja. Aber das Weihnachten dann doch lieber in Florida dann? Jetzt, weil ich auch die Enkel hier Kinder und Enkelkinder hier habe. Ganz anderes Weihnachten, sehr viel bunteres, denke ich mal. Das ist interessant und der Herbst ist auch eine sehr schöne Zeit, können wir auch sagen. Also, hier? Und angenehm. Die Saison beginnt erst im Oktober, die Florida Orchestersaison. Das heißt, man kann auch im September noch schön bis nach Europa. September ist herrlich, der Monat September in Europa, denn die Kinder sind wieder in der Schule und es ist noch schön warm. Ja. Wir fahren manchmal nach Italien oder... Mhm. In die Kanarischen Inseln. Aha. Ist ja nicht mehr Europa. Doch, das ist noch Europa. Ja, aber Kanarische Inseln, das ist ja schon fast als Karibik. Also das ist fast Florida, nein? Das war im September, auch im Januar, wirklich sehr schön. Aber im Januar ist noch hier, also die brauchst du eigentlich. Die suche ich dann nicht mehr. Also das ist schon ganz witzig. Die Deutschen suchen dann die Sonne. Buchen wir bitte mal eine Woche Sonne, habe ich mal zu jemandem gesagt. Yeah. Und das stimmt. Also es ist schön, dass du deine Sprache, wie pflegt man die eigene Sprache noch mit Kindern, Enkeln noch? Oder? Ich habe meinen Enkelkindern versucht, Deutsch beizubringen. Meine Kinder sind in die deutsche Schule gegangen in Washington. Das ist eine Diplomatenschule. Aber die Kinder sind meistens von Diplomaten oder Offizieren, Militäroffizieren oder so. Und auch einigen Amerikanern, die gerne die deutsche... das System und auch die Sprache den Kindern beibringen wollen. Und da haben meine Kinder, es war ein bisschen schwierig, aber die haben es geschafft. Die sind dann die letzten 2 oder 3 Jahre in eine amerikanische Oberschule gegangen, damit sie den Anschluss an die Universität dann hatten. Mhm. Aber die können alle Deutsch sprechen. Mhm. Und die Enkel aber dann? Die Enkel, das holpert ein bisschen. Aber die wissen vieles. Ich bin manchmal erstaunt. Ich habe sie nämlich in den letzten 2 Jahren, habe ich ihnen nichts mehr beigebracht, außer was sie so hören. Das ist... Naja, die kann man ja auch, und es gibt ja auch Schulen, wo ein bisschen Deutsch gelehrt wird, aber es wird weniger, das kann man sagen. Spanisch ist die wichtigste Fremdsprache, aber dann kommt Deutsch gleich danach, vor Französisch oder anderen Sprachen. Ja. Interessant, also ich meine, und vor allem, man kann ja auch, also hups, mal rüber, also so, ich nehme an, dass das auch mal mit Oma möglich ist, mal zu reisen. Genau, meine Kinder sind jedes Jahr in Deutschland gewesen, wenigstens einer von den dreien. Und die Enkelkinder fahren immer noch mit ihren Eltern, wenn sie fahren. Und das ist also seltener, aber die sind auch schon mehrmals drüben gewesen. Schön. Also man kennt beide Kontinente. Oh ja. Das ist halt für die Zukunft auch eine schöne. Und wenn man interessieren sie sich für Musik, Musik ist ja auch ein Studium, was man in Europa machen kann. Die Kinder erkennen sehr viel klassische Musik, wenn die zum Beispiel Beethovens 5. hören, wie wir gerade gesehen haben. Das wird nicht. Eröffnung, die sagen, da. Ja, aber da denke ich immer an Spaghetti oder irgendwas. Also, das aber wird auch bei Reklame verwendet. Wir waren mal mit den Kindern auf Honeymoon Island spazieren und da kam ein ganz schöner Hund und die Kinder wollen den immer streicheln und haben gesagt, wie heißt denn der Hund? Der heißt Mozart. Mozart? Er hat gesagt, der heißt Mozart. Mozart. Und mein Enkelsohn, der war vielleicht 8, der dreht sich rum zu mir und sagt ganz leise, Mozart, Bach und Beethoven. Also, Mozart. Ja, ja. So, da habe ich gemerkt, da ist doch einiges hängen geblieben von dem Deutschen. Die Aussprache ist ganz gut. Ja. Und ich höre auch immer im Radio, ob die das wohl richtig aussprechen. Ja, das tut mir so weh. Oder wenn man Chöre hört und die könnten es ein bisschen besser machen. Die könnten einen Deutschen... Es gibt einen schlechten Witz und das heißt, oh, Gofi, we call him Schiller. Oh my God, oh my gosh. Ja, aber ich meine, man ist ja schon froh, wenn überhaupt diese Termini, wenn man weiß, wer das ist. Ich würde überhaupt nie was sagen, außer einem anderen Deutschen vielleicht, aber ich würde mich da nie beschweren. Nein, aber ich meine, man amüsiert sich. Das ist eigentlich, weil man kann sie amüsieren. Und es gibt ja auch einen Hund irgendwo, der Beethoven hieß. Mhm. Künstler, visuelle Künstler, da gab es Ninja Turtles, die hießen auch so, ja. Also wie berühmte Künstler. Warum auch nicht? Und wenn Kinder das so lernen, dann soll es so sein. Aber Hauptsache, wir bringen sie im Orchester unter, als Musiker oder als... Was vielleicht noch erwähnenswert ist, wenn meine Enkelkinder zu mir zu Besuch kommen, auch schon als sie noch ganz klein waren, wollten sie immer klassische Musik hören. Schön. Das gehört zu Oma Mach. Das hat mich immer sehr gefreut. Ja, das ist interessant. Ja. Ich hoffe, du hattest die richtige Platte. Oh, ich habe so viel. Dann wünschen wir dir viel Spaß weiterhin. Danke. Und wir werden dich wahrscheinlich an einem der Tische dann erleben. Ja. Und dann werden wir sehen, wie die nächste Saison wird. Ja. Und die nächste und die nächste. Die wird immer schön, immer gut. Die wird immer schöner. Und der Michael Francis als Maestro ist ein sehr charmanter Engländer, der in Florida Fuß gefasst hat mit einer südamerikanischen Familie. Und schon so beliebt ist. Und weil er jung ist und weil er charmant ist, das hat sehr viel für sich, wenn man schon die Figur des Leiters eines Orchesters hat, der sehr beliebt ist. Ich meine, wir werden ihn wahrscheinlich nicht ewig halten können, aber er hat hier sehr viele Wurzeln schon geschlagen, schon Kinderfamilie und baut gerade ein Haus. Also das wusste ich gar nicht. Prima. Dankeschön, Gisela Benning, für dieses Gespräch und wir hoffen, dass Sie floridaorchestra.org mal anschauen und dahin gehen und die Suncoast Associates, North Suncoast Associates ist diese eine Gilde, es gibt also drei Stück, die in der Gegend dann für das Orchester einsetzen und bei denen man viel Spaß haben kann. Die bekommen heute einen großen Scheck von uns. Ja, das Orchester bekommt der Scheck. Ja. Das heißt, das wurde sehr viel gespendet. Oh ja. Und das ist jetzt das Ende der Saison. Richtig. 2017-18. Mhm. Und es ist jetzt Mai 2018 und jedes Jahr gibt es einen großen Bravura Brunch, schwer auszusprechen für im März Leute. Und da wurde viel gesammelt und da wurden Afrika-Reisen verlost und alles Mögliche, also versteigert. Auktionen und weiß ja Kuckuck. Diese Auktion, da ist ein Auktionär, der hat das fantastisch gemacht und im letzten Jahr auch. Und immer schon. Aber auch die musikalischen Darbietungen, die von den Mambo Kings waren. Ja, das war auch schön, war was anderes. Okay, tschüss. Gut. Und vielen Dank fürs Zuhören Ihnen allen und vielen Dank für dieses nette Gespräch, Gisela Benning. Ich danke auch. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt von Ihnen verabschiedet und Ihnen eine ganz, ganz tolle Woche wünscht, bis wir uns nächste Woche wiederhören mit einer neuen Sendung und Unterhaltung. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und bye bye. Und seien Sie nett zueinander. Tschüss. Ja, wir hatten schon auf Wiedersehen gesagt, aber ich sage noch einmal, hoffentlich sehen wir Sie. Wiedersehen kann das auch sein, vielleicht beim Bravura Brunch. Sie können sich da gerne noch Karten besorgen und zwar über tfonsa.org. Es steht auch in unserem Blog. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dazu kämen. Sie sind herzlich willkommen und können uns auch immer über die Deutsche Funksendung, über den Kulturspiegel erreichen. Und wir freuen uns, wenn Sie zu den Konzerten des Florida Orchesters finden und dem Förderverein können Sie jederzeit beitreten. Da freuen wir uns. Und es gibt nette Zusammenkünfte in Safety Harbor zum Beispiel, wo Gisela auch wohnt in der Stadt und woanders auch in netten Lokalen. Also man trifft sich und hat, wie gesagt, sehr viel gemein, denn wer liebt klassische Musik, der liebt natürlich auch Menschen, die sich dafür interessieren. Und das ist sehr, sehr schön, dass man mit diesen dann bei diesen Fördervereinen zusammenkommt. Also viel Spaß wünschen wir Ihnen bei tollen Konzerten und natürlich bei dem Fördern von klassischer Musik in den USA. Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie gesund, bleiben Sie kreativ